Moin Moin in Snevern. Ich komme aus Glinn. Bei uns steht auf dem Ortsschild auch Glinde und darunter Glinn. Das ist ja inzwischen so üblich, dass der alte Name, der Plattdütsche, dann da noch zusätzlich erwähnt wird. Ja, da ich heute schon mal halboffiziell gefragt wurde, wie alt ich denn inzwischen bin. Bin vor 18 Tagen erwachsen geworden, also 65. Und habe jetzt so ein halbes Jahr nach bis zur Pensionierung und dann mache ich noch ein halbes Jahr so weiter, damit meine Kurse bis zum Schluss auch laufen und ich nicht zwischendurch im Schuljahr raus muss. Jo, und dann, ja, was kommt dann? Mal sehen. Also gerade im Zusammenhang mit den vielen Flüchtlingen, mal sehen, was sich auftut. Bei uns zu Hause entfernt so Luftlinie 200, 300 Meter sind auch zwei Häuser gebaut worden und ja, ich habe zwar nie Deutsch unterrichtet, aber vielleicht kann ich das ja, ich weiß es nicht. Oder mal sehen. Mal sehen. Ich habe in Bergedorf eine Predigtreihe gehalten. Das war so, in sich waren das doch aufeinander aufbauende Predigten. Ich frage jetzt nicht, was ich hier vor ein paar Monaten gesagt habe. Das weiß eh keiner mehr. Das geht mir genauso. Ja? Ui. Also, die vorletzte war der Lebensauftrag des Menschen. Und das war die Arbeit. Vielleicht für einige erstaunlich, dass aus dem Alten Testament her der Auftrag des Menschen ist, kümmere dich um die Schöpfung, kümmere dich um den Garten Eden, arbeite, mach dich an die Sache, sei kreativ und tu was. Ja, dann kann man als nächstes fragen, und was ist im Neuen Testament? Was ist der Lebensauftrag des Christen? Und das war der Ausgangspunkt beim letzten Mal. Das ist eigentlich, wenn man so will, verschieden ausgedrückt, den Segen Gottes auf die Mitmenschen legen oder die Liebe Gottes weiterzugeben. Und wir können es doch ganz anders formulieren, eben die Menschen mit Gott, mit Jesus in Verbindung zu bringen. Aber auch, wenn wir das so nicht gleich schaffen, doch zu versuchen zu sagen oder mit Gott darüber zu sprechen. Und ich möchte heute mehr als das Gebet, es ging letztes Mal um den Segen, den wir brauchen, weil wir so unvollkommen sind, den wir brauchen, weil wir häufig den Durchblick nicht haben, den Segen, den wir immer wieder erbitten müssen, wenn wir uns an die Arbeit machen, weil wir vielleicht gar nicht wissen, wie es geht. Und ich denke, die ganze EU oder Deutschland brauchen jetzt irgendwie den richtigen Weg für diese Völkerwanderung. Tagesschau besteht zu 98% nur noch aus den Nachrichten über die Flüchtlinge. Der Segen soll dieses Mal darum gehen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wem ist das gesagt worden? Keinem Geringeren als Abraham, als er einen Auftrag bekam. Geh raus aus deiner Stadt, verlasse das. Ja, ich werde dir zeigen, wo du hinzugehen hast und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So, was verbinden wir mit Segen? Ich frage jetzt einfach mal so, ob ihr euch meldet oder das innerlich macht. Wer von euch fühlt sich gesegnet? Manche halten sich zurück oder sind ganz ehrlich und sagen, fühle ich nicht im Moment. Woran merkt ihr das? Woran merkt ihr das? Dass ihr gesegnet seid, dass es euch gut geht? Dass ihr genug... Dass man überhaupt das Evangelium versteht, dass man sozusagen auf die Seite Gottes gezogen wurde, dass man glauben darf, dass man die Zusammenhänge erkennt, dass man in seinem Leben eine Spur sieht, gesegnet sein. Viele verbinden das ja mit gut ergehen, immer gesund sein oder genug Geld haben oder möglichst noch mehr als genug, damit man ja ein schönes Leben hat. Immer kerngesund. Und was ist mit dem Segen bei den vertriebenen Christen aus dem Irak oder Syrien? Was ist mit denen, die ganz furchtbar behandelt wurden vom IS? wie empfinden die Gottes Segen, die glauben an den gleichen Gott mit dem gleichen Evangelium und den gleichen Zusagen Gottes an die Menschen, an die Christen. Wo verspüren die den Segen? Vielleicht gar nicht zurzeit. Vielleicht sind sie völlig durcheinander und zweifeln daran. Ich glaube, wir können es uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, was die erleben. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie dann Kleinigkeiten schon Segen sein können. So ein Spruch, den man in Gemeinden immer wieder findet, auch wenn man selber predigt oder auch anderen gegenüber die predigen, das war aber eine gesegnete Predigt. Was heißt das? Wann sagt ihr das? Ja, und wenn es mal gegen euer Herz geht, wenn es mal in Frage stellt, wenn es mal so unter die Haut geht, hey, ich bin heute aber richtig angetatscht worden, ich bin heute so richtig, fühle mich gar nicht gut nach der Predigt, war sie dann nicht gesegnet? Ist sie gesegnet, wenn ihr alle nickt? Er sagt, recht hast du, prima gesagt, wunderbar. Oder ist es vielleicht auch gesegnet, wenn ich hier rausgehe und sage, hey, so kann es nicht weitergehen mit mir. Da bin ich aber heute kritisiert worden. Ich kenne euch ja nicht weiter. Das ist ja das Schöne, in der eigenen Gemeinde muss man sich in Acht nehmen, was man da so sagt. Sonst heißt es hinterher, ach, du hast, hättest du mir auch direkt sagen können. Hier kenne ich die Einzelheiten ja nicht. Insofern ist es immer leichter, irgendwas anzusprechen und zu sagen, sag mal, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Segnet ihr? Ist es, bitte? Ich finde auch, machen wir viel zu wenig, meine ich. Also ich bin, ich sag's mal so, über Grenze strecken, mit mir auch ganz zufrieden und dann irgendwann wieder nicht. Und wann brauche ich den Segen Gottes? Ja nicht, wenn ich selber klarkomme, sondern wenn ich irgendwo Probleme bekomme, wenn ich merke, oh, da muss ich jetzt mal Gott mit ins Boot holen. Zwei Wege der Gotteserfahrung. Das hatte ich, glaube ich, bei der letzten Predigt noch kurz gesagt. Bin ich mir nicht sicher, wie weit ich gekommen war hier. Ich neige ja immer zu dem zur Schulstunde, 45 Minuten. Es gibt eigentlich grundsätzlich zwei Segenslinien oder zwei Arten, wie Gott segnet. Die Gotteserfahrung, die unser ganzes Leben durchzieht. Wo wir nicht an jedem Tag sagen können, oh ja, da ist Gott nahe, da hat er geholfen, das war jetzt richtig so, hey, war er wieder nahe bei mir? Sondern wo wir hinterher merken, es zieht sich der rote Faden durch mein Leben. Es zieht sich der rote Faden bei mir durch, ich sage es immer wieder, als ich in Buchholz an der Schule war und nach zwei Jahren mit einem Mal eine Anzeige in der Zeit gesehen habe und dann an meine jetzige Schule gegangen bin, ja, das war kein Zufall. Und alles, was sich dann so da, nicht alles, aber vieles, was sich da so ereignete, roter Faden Gottes. Wenn ihr zurückdenkt, wann ihr denn mit Christen in Verbindung gekommen seid, wann ihr denn ganze Sache mit Gott und Jesus gemacht habt, roter Faden. Und nicht jeden Tag und nicht immer ist man so glücklich, dass man sagt, hey, Gott ist ja sowas von neben mir, manchmal sind wir neben uns. Das andere sind diese spektakulären Erfahrungen. Am 27. November 1955 habe ich Gott direkt gespürt. Und dem Tag war er mir so nahe. Ich kann mich auch an ein paar Sachen erinnern. Das war auch noch in meiner Zeit hier als Heitscher, wo ich dann von einigen Tagen mich jetzt noch erinnere und sage, okay, da war ich niedergeschlagen. Und mit einem Mal höre ich da ein Lied und hau. Das ging rein. Da bin ich also wirklich dann von Gott angesprochen worden. Wenn wir Zeugnisse hören, dann sind es meistens nicht immer die spektakulären Erfahrungen. Da hat Gott mich gestoppt. Da hat er mir deutlich gemacht, so geht es nicht weiter. Da hat er mir Hilfe gegeben. Da hat er mir Aufgaben gezeigt und so. Diese Erfahrungen, die wir festmachen, an denen wir uns halten und dann später ja, als Grenzerfahrung oder Schlüsselerlebnisse oder wie in unseren Zeugnissen einbauen. Meistens ist es das. Wir haben inzwischen die Gewohnheit, dass wir in etlichen Gottesdiensten in Bergedorf Zeugnisse hören, dass das mit eingeplant wird, dass das vom Abendmahl so ist und dass es auch in diesen evangelistischen Gottesdiensten ist. Und da sind manchmal wirklich so die Berichte, mein Leben ich wurde dann und dann vor vielen Jahren von Gott berufen oder gerufen und dann konnte ich die Segenslinie einfach nur so schildern und sagen, jawohl, er hat's gut gemacht. Der Herr segne dich und behüte dich. Das ist ja das, was wir im aaronitischen Segen sagen. In einem kleinen Bergdorf, ich glaube in Norditalien war es so, dass die Leute ganz weit zum Gottesdienst gingen. Zur Kirche und sie mussten, ja, je nach Arbeit, früher oder später los. Manchmal kamen sie zu spät. Aber sie kamen immer noch rechtzeitig zum Segen. Dann haben die Leute gesagt, okay, das war auch das Wichtigste. Ich bin da hingegangen, eine Stunde zu Fuß oder so, und ich habe den Segen noch mitbekommen und den nehme ich für mich mit. Jetzt würden wir als Freie Evangelische sagen, ey, das reicht doch aber nicht, ne? Wir müssen doch noch eine kernige Predigt haben, wir müssen doch noch ein paar Inhalte haben, die man mitnimmt. Der Segen alleine, die haben das so empfunden und das fand ich so ganz bezeichnend. Kommen wir zurück zu 1. Mose 12, Vers 2. Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war das Jahresmotto im letzten Jahr unserer Schule. Und über dem Schulhof hing ganz groß in so ein Spruchband, zum Glück gibt es den Segen. Das könnte man auch hier jetzt so drüber schreiben. Gott nimmt Abraham raus aus seiner gewohnten Umgebung und er gibt ihm einen Auftrag. Und dann sagt er ihm, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Und es ist eine gute Tradition, dass wir jetzt nicht so ganz nüchtern wie irgendwelche Exegeten sagen, das ist damals Abraham gesagt worden, sondern wir nehmen doch Bibelverse, sonst können wir die ganzen Losungen wegschmeißen und übertragen sie auf uns. Übertragen sie auf unser Leben und damit werden wir von Gott angesprochen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist erstmal jetzt deutlich. Es geht nicht in erster Linie um uns beim Segen. Wir denken immer, wenn es um den Segen geht, dann sind wir das, die den einsacken und sozusagen als Schutzpaket um uns herumtragen. Es geht ums Ganze. Es geht nicht darum, dass ich mich wohlfühle, dass mein Nachbar freundlich zu mir ist, dass nicht an der Tür irgendein russischer Bär klopft und mir einen über die Rübe haut, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir in unserem Ganzen Gott mit im Leben zu haben, gesegnet werden. Abraham hat den Auftrag. Abraham hat eine Vision. Abraham hat diese für ihn eigentlich völlig unverständliche und eigentlich unmachbare Aufgabe. Es geht ums Ganze. Es geht darum, neue Wege zu beschreiten. Wir segnen ja auch zum Glück. Wir segnen bei Hochzeiten, wir segnen Kinder, wir segnen bei Aufnahmen in die Gemeinde. Das wird hier ja genauso sein wie bei uns in Bergedorf. Und wir segnen die Kinder zum Schulbeginn. Ist sicherlich hier auch irgendwie gewesen. Wir haben gerade unseren Enkel eingeschult, den Ältesten. Der ist jetzt 6,5 und das war für ihn ein spektakulärer Tag. Nebenbei gesagt bin ich nicht nur 65 geworden, sondern in den Sommerferien noch zweimal Opa. Von unserer Tochter, ein kleines Mädchen am 22. Juli. So klein, 2,6 Kilogramm. Das mochte ich kaum anfassen, das Baby. Und an meinem Geburtstag, insgesamt vierte Enkelkind dann, das zweite Mädchen, das haben wir zwei Jungs, zwei Mädchen und jeweils von Sohn und Tochter mit Ehepartner jeweils zwei, das alles so im deutschen Rahmen, bei dem Schnitt von 1,6 Kindern, ne? So. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. In solchen Zusammenhängen sagen wir ganz schnell, jawohl, wir legen Gottes Segen auf die Kinder. Wir legen Gottes Segen auf diese Ehe. Wir legen Gottes Segen auf unsere Arbeit. Wenn jemand in einen Arbeitsbereich eingebunden wird, ist es bei uns üblich, dass er meist unter Handauflegung gesegnet wird. Das sind Gesten, die auch sehr wichtig sind. Ich weiß nicht, ob ihr hier die Krankensalbung habt, unter Handauflegung mit den Ältesten. Das sind alles Dinge, die aus der Bibel deutlich gemacht werden und, meine ich auch, ihren großen Wert haben. Wir sollen ein Segen sein. Wir haben Aufträge. Lebensauftrag des Menschen, habe ich gesagt, das Arbeiten. Bis 65 und dann hört man auf damit, ne? Okay. Man kann es dann auch noch. Man kann dann weiterarbeiten. Dann der Lebensauftrag des Christen. Ich sage es nochmal. Segen auf andere zu legen. Gottes Liebe weiterzugeben. Wie geht denn das? Wenn ich jetzt an die Flüchtlinge denke, ich habe auch Berührungsprobleme. Ich bin auch nicht der Typ, der so gerne auf einem Fremde zugeht und da irgendwas tut. Das muss ich lernen. Da muss ich also Gott das hinlegen, was ich kann und dann hoffen, dass er mir die Fähigkeit und die fehlenden Geschicke dazu gibt. Die Welt zu segnen oder den Segen weiterzugeben, heißt nicht in erster Linie, ich mach jetzt mal. Vor 20 Jahren hätte ich auch gesagt, okay, machen wir mal ein paar Konzepte und dann geht das los. Heute denke ich da ein bisschen anders und sage mir natürlich, tun ja, aber davon hängt es nicht ab. Denk doch mal bitte an die Speisung der 5000. Was hatten die Jünger? Was hatten die Jünger? Quasi nichts. Fünf Brote, zwei Fische. 5000, nix. Geht gegen Null, würden wir mathematisch sagen. Ist zu vergessen. Was sagt Jesus denen? Nicht, ja, dann geht nochmal in den Nachbarort und kauft mal ordentlich Fische ein. Oder fahrt mal mit dem Boot raus und im Nachbarort dann die Brote. Nee, was habt ihr? Davon geht ihr aus. Das, was ihr habt, damit fangt ihr an. Und den Rest, die 99,9%, die dann noch gebraucht werden, die kriegt ihr dann by doing, würde man heute sagen, indem ihr tut. Bonhoeffer, der ja viele gute Zitate geliefert hat, sagt, Segnen heißt, die Hand auf etwas zu legen und zu sagen, du gehörst trotz allem Gott. Das fällt uns sicherlich leicht bei netten Menschen. Das fällt uns nicht mehr so leicht bei denen, die uns piesacken. Das fällt uns gar nicht leicht bei denen, die im Moment Schlagzeilen bestimmen, nämlich schreckliche Verfahren, schreckliches Vorgehen der IS und anderer Terrororganisationen. Jemand segnen, die Hand auf jemand legen und zu sagen, du gehörst trotz allem zu Gott. Segnen heißt in erster Linie, jemand mit Gott in Verbindung zu bringen. Und wenn ich in der U-Bahn einen gnatterigen, über 65-Jährigen da irgendwo sitzen sehe oder gehen sehe und sage, meine Güte, der braucht doch wohl mal irgendwie, kann ich ihm Witz erzählen, da wird er müde drüber lachen. Ich kann auch in Gedanken ihn segnen. Das heißt, ich kann ihn Gott anbefehlen und sagen, hier, dieser Mensch sieht nicht unbedingt so aus, als wenn er nun deine Liebe gerade verspürt. Begegne ihm. Ich bring ihn dir. Ich möchte ihn segnen. Im Alten Testament war es die Aufgabe der Priester, den Segen aufs Volk Gottes zu legen. Der aaronitische Segen. Den kennt ihr alle, da wird ja auch sicher hier häufig gesprochen. Ja. Wie sieht's denn im Neuen Testament mit den Priestern aus? Das seid ihr. Allgemeines Priestertum. Hier vorne steht nicht einer mit Talar. Ich habe mich lange Zeit gefragt, warum wir das nicht machen. Hier steht keiner mit Talar, weil derjenige, der vorne steht, oder diejenige, jemand von uns ist. Nicht abgehoben, nichts anderes. Allgemeines Priestertum. Ihr seid berufen. Ihr seid Jesu Christi Hände. Ihr seid Jesu Christi Füße. Ihr seid Jesu Christi Augen, Ohren und alles, was dazugehört. Im Neuen Testament gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, alle Menschen zu segnen. Jeder Christ, finde ich, darf seine Nachbarn segnen, ob die es wollen oder nicht. Nicht hingehen und sagen, knie mal nieder, ich will dich mal segnen, sondern in Gedanken. Wir würden vielleicht sagen, wir beten für die. Vielleicht ist das den anderen Segnern in Gedanken noch mehr. Vielleicht ist es noch mehr. Ich habe mir irgendwann von früher Bekannten aus der Gemeinde geträumt, dass es denen schlecht ging. Ich habe dann einfach nur in Gedanken gesagt, ich möchte, Herr, dass du sie segnest. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das damals geträumt habe. Ich weiß bis heute nicht, was der Anlass war. Aber kann das schaden? Wenn ich den anderen segne, also zu Gott bringe, mit Gott in Kontakt bringe, es können kleine Gesten sein, wenn wir segnen. Es kann aber auch der große Wunsch sein, du, ich möchte dich jetzt segnen. Du bist ja gar nicht so weit fern von Gott. Im neuen Idea-Heft ist auf der Rückseite, da ist ja mal ein Zeugnis, von einem, was waren das jetzt, Musical-Veranstalter oder so, der schreibt das so, er sei immer um Gott rumgegangen. Immer schön drumrum, aber hat sich nie darauf eingelassen. Und irgendwann ist er auf Gott zugegangen und seitdem merkt er, dass Gott da ist. Und vorher war es für ihn eine abstrakte Sache und jetzt lebt er als Christ. Also, manchmal kann es helfen, dass wir jemandem sagen, du, ich möchte dich jetzt wirklich segnen. Und im Bergedorf haben wir die Gewohnheit inzwischen, dass immer zum Kreuz gerufen wird, wer hinterher nach dem Gottesdienst reden möchte, Seelsorge braucht, vielleicht auch gesegnet werden möchte, der kann dorthin kommen und da sind dann ein paar, die dafür zuständig sind. Wenn wir einen Menschen segnen, stellen wir ihn zu Gott, in eine Beziehung zu Gott. Nur die kann ihm den Segen ja dann bringen. Natürlich muss jemand wie ich, der nicht einfach nur losplappern darf, immer auch nachgucken, was heißt eigentlich Segen? Ich weiß nicht, was ihr damit verbindet, mit dem Wort. Da ist Signum mit drin, lateinisch, das Zeichen. Erstmal das Hebräische, das ist ja ursprünglich, da heißt es Beracha und das heißt übersetzt heilschaffende Kraft. Heil? Wir wissen, heil werden Menschen nur über Jesus Christus. Heil werden Menschen nur in Beziehung zu Gott. Eine heilschaffende Kraft. Segen ist etwas, was aus dem Chaos, aus dem Schrecklichen, aus dem Kaputten vielleicht dennoch etwas machen kann. Lateinisch, für die, die ihre Schule da noch erinnern, an das da hatten, Benedikere, Papst Benedikt, das kam daher, Benedikere, Benedictio, Gutes sagen. Und im Griechischen, Eulogio, Gutes sagen. Segnen, Gutes sagen, segnende Berührung, ich meine es gut mit dir. Du bist nicht der Armleuchter von nebenan, der immer meine Äpfel vom Baum pflückt, sondern ich möchte dich segnen. Ich meine es gut mit dir. Neid ist keine Voraussetzung für Segen. Der da, der soll mir erstmal. Nein. Gutes wollen. Und ihr seid ja bibelkundig, Jesus sagt ja sogar noch einen Schritt mehr. Segnet, die euch fluchen. Meine Familie kann ich segnen, meine lieben Menschen, meine nicht ganz so lieben Näheren. Aber die, die mich fluchen, die mir das Leben schwer machen, die zu segnen. Eigentlich reicht das. Eigentlich können wir jetzt nach Hause gehen und den Nachmittag darüber nachdenken. Vielleicht habt ihr gar keine Feinde, keine, die es nicht so gut meinen mit euch. Schön, dann segnet die anderen. Wenn ihr aber Menschen habt, die euch das Leben immer mal wieder schwer machen, versucht es mal mit dem Segnen. Versucht es mal mit dem, diese Menschen in die Nähe Gottes zu bringen. Wiederum Bonhoeffer, wer selbst gesegnet wurde, der kann nicht anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes. Ich empfinde zurzeit, ja, ich muss ehrlich sagen, auch Angst. Ich empfinde nach den vielen Bildern und dem vielen, was auf uns zukommt, und IS ist ja nicht so weit weg, könnte auch im Hamburger Hauptbahnhof auftreten, ich empfinde Angst. Will ich nicht verleugnen, ist so. Wie gehe ich damit um? Wo ist die Möglichkeit des Segens? Ist sie möglich? ist der Segen möglich. Bonhoeffer sagt, das Unmögliche ist der Segen. Das, was wir uns nicht mehr vorstellen können. Dass eine kaputte Beziehung wieder in Ordnung kommt. Dass Kinder, die weit ab sind und nichts mit Glaube und Gemeinde zu tun haben wollen, dass die wieder hinkommen. Dass wir friedlich leben, auch wenn dann jeder 80. ein neuer Migrant ist in Deutschland. Ich weiß es nicht. Mir fehlt die Fantasie, mir das wirklich vorzustellen. Und trotzdem möchte ich es glauben, dass das Unmögliche möglich wird. Wir schaffen es nicht. Wenn ich den anderen segne oder wenn ich da über kaputte Verhältnisse sozusagen die segnende Hand lege, ich schaffe es nicht. Wir sind ja nicht verantwortlich. Stellt euch bitte mal vor, wer hier am Ende des Gottesdienstes den Segen spricht, der ist verantwortlich dafür, dass euch der Segen dann auch trifft, dass ihr dann auch Entsprechendes erlebt. Geht doch gar nicht. Das ist Gott. Wir sind das Stromkabel. Der Strom fließt erst, wenn das Kabel angeschlossen wird. Dann sind wir an der Quelle. Jetzt noch ein sehr heikles Thema. Was ist denn, wenn ihr im Moment sagt, nee, ich verspüre überhaupt keinen Segen in meinem Leben. Es läuft alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es geht mir eigentlich nicht gut. Ich bin in der Krise. Ich habe Schlimmes erlebt. Da waren Unfälle, Krankheiten. Da waren menschliche Grausamkeiten. Da war alles Mögliche. Wo ist dann der Segen? Wie kann ich ihn dann erleben? Nochmal. Segen kann nicht festgemacht werden. Wenn ich für meine Familie jeden Monat 3.000 Euro brauche und 3.500 verdiene, dann bin ich gesegnet. Wenn ich aber nur 2.900 verdiene, bin ich nicht gesegnet. Wenn ich immer gesund bin, wenn mir alles gelingt, bin ich gesegnet. Wenn ich heil zum Gottesdienst hier ankomme und auch wieder zu Hause, bin ich gesegnet. Wenn das passiert, was mir auch mal passiert ist, mit kaputtem Motor von der Autobahn zu fahren und in hohen Lok steht, nicht anzukommen, zumindest nicht mit meinem Auto, bin ich nicht gesegnet. Wie ist es dann? Wie geht ihr dann mit dem Segen um? Segen ist kein Zustand. Segen hat etwas mit Beziehung zu Jesus Christus und Gott zu tun. Wir beziehen die heilsame Kraft des göttlichen Segens immer mit ein. Wenn wir da keine Chance mehr sehen, wir sagen, dann sind wir am Ende, nur ein Schluss, jetzt kann ich drei Kreuze machen und komme nicht mehr weiter. Dann bin ich wahrscheinlich nicht gesegnet. Wenn wir uns arrangiert haben an eine Form der Unfreiheit, ja, so ist es nun mal. Geht nicht anders. Ich lese gerade Jugendbücher, die Tribute von Panem. Ich weiß nicht, ob irgendwer mal was von gehört hat. Ziemlich grausig, wie die Menschen dort unterdrückt werden und nur in der Hauptstadt in Saus und Braus leben und ein diktatorischer Präsident das alles da im Schach hält. Wenn man sich an die Unfreiheit gewöhnt hat, ich bin so unfrei in meinem Leben, ich muss nur Zwängen nachkommen und so weiter, dann wird man keine neuen Wege gehen. Dann wird man das Unmögliche des Segens, wir können es uns gar nicht vorstellen, was das sein könnte, aber wir werden es erleben können, wenn wir in der guten Beziehung zu Gott leben, wenn wir als Kind Gott als unseren Vater ansehen. Was ist Segen? Sind wir, wenn wir unter dem Segen Gottes sind, irgendwie unantastbar? Sind wir unkaputtbar, wie die PET-Flaschen von Cola und Co.? Die sind ja ziemlich unkaputtbar. So was merkt man sich denn ja immer. Ich sag einfach, erzähl einfach mal. Im Unterricht hat ein Schüler irgendwie seine Cola-Flasche da umgekippt und die rollte mir sozusagen vorne vor die Tafel. Und dann sag ich, ja, jetzt machst du einen schönen Gag draus, nimm Anlauf und spring auf diese Flasche. Der Gag ist völlig ins Steißbein gegangen, sag ich mal so. Ich bin auf den Allerwertesten geknallt, weil diese Flasche nicht kaputt geht, wenn man darauf springt, sondern weil sie rollt. Und da bin ich hingeknallt, dann sagte noch einer der Schüler, ja, man kann sich ja auch sein Steißbein brechen. Das war einer der Sanitäter. Ich sag, ich habe erst mal so getan, als hätte ich keinen großen Schmerz, habe es also nicht anmerken lassen. Aber der hat ein paar Tage gehalten und inzwischen weiß ich, was eine PET-Flasche ist. Das erzähle ich gerne, das erzähle ich auch Schülern so, wenn es um PET-Flaschen geht. Wir haben Abi mal so einen Rohling einer PET-Flasche gehabt und die mussten in Chemie dann sagen, was das ist. Das ist ja so klein. Und daraus wird ja diese 1,5 oder 2 Liter Flasche dann. Okay, zurück zum Thema. Wir sind keine PET-Flaschen. Wenn man auf uns rumspringt, tut es uns weh. Und wir rollen nicht einfach weg und sagen, du fällst jetzt auf den Steiß, Edge, Edge, sondern wir leiden. Wir gehen teilweise ganz schön kaputt. Und das ist auch nicht Segen Gottes. Wir sind verletzlich, ein Glück, wenn wir unverletzlich werden, wenn wir unsympathische Zeitgenossen. Wir werden ja irgendwelche Roboter. Da spricht der Vater eines kleinen Kindes. Und er soll kein besonders kirchlicher Mensch sein, was ihm Schutz und Segen Gottes bedeutet für sein Kind. Und er kann gut unterscheiden. Er kennt einerseits die Wünsche, die man ja nun hat. Und bei der Einschulung unseres Enkels haben wir es auch so gedacht. Und bei der Geburt der beiden kleinen Mädchen auch. Ach, wir wünschen euch so viel Gutes. Wir wünschen, dass ihr mit netten Menschen zu tun habt, dass das Mobbing bei euch in der Klasse nie auftritt. Ja, wird ja trotzdem auftreten. Und dieser Mann sagt dann, ja, was ist es? Gott schützt nicht grenzenlos, der Glaube auch nicht, der schützt auch nicht grenzenlos. Wir schweben ja nicht auf einer Wolke. Und dann sagt er, aber in dem Moment, wo irgendwas passiert, sich an dem Glauben zu orientieren, festzuhalten und zu sagen, trotzdem, es geht jetzt weiter mit Gottes Hilfe. Das ist dann der Segen. Wenn jetzt jemand von außen reinkommt, keine Ahnung davon hat, ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt. Was glaubt ihr da eigentlich? An den Weihnachtsmann oder wie? Und dann müssen wir ihm sagen, jawohl, wir glauben, aber nicht an den Weihnachtsmann, sondern wir glauben an den himmlischen Vater, der manchmal nicht deutlich wird in seiner Reaktion und manchmal sehr deutlich. Und wir glauben daran, dass wir auch dann, wenn es uns trifft, geborgen bleiben in Jesus Christus. Das Leichte und das Schwere, das Glück und das Leiden, die Liebe und das Fehlen der Liebe gehört alles zu unserem Leben. Wir können daraus die Verzweiflung ergreifen und sagen, alles keinen Sinn, das bringt nichts und damit kann ich nicht leben. Wir können auch sagen, bei allem, was uns passiert, sind wir geborgen in Jesu Liebe und in der Fürsorge des Segens unseres himmlischen Vaters. Ein Theologe hat mal gesagt, der Segen ist eine Handlung, die ganz bewusst darauf verzichtet, in ihrem Vollzug Fragen und Zweifel zu berücksichtigen. Das heißt, wir können, wenn wir jemand segnen, nicht gleichzeitig zweifeln. Wir können, wenn wir gesegnet werden möchten, nicht gleichzeitig zweifeln. Das bringt uns nichts. Wir müssen das Unmögliche möglich machen. Das heißt also, dass Gott Wege findet, dass er uns wirklich dann begegnet. Dieser Theologe Stefinski sagt dann, der Gesegnete erlaubt sich den Sturz in das Versprechen Gottes. Gott verspricht, ich will dich halten. Gott verspricht, bei euch zu sein. Daran kann ich zweifeln. Der Zweifel darf mich nicht gefangen nehmen. Wenn ihr das schon mal praktiziert habt mit der Segnung von Kranken, dann wird euch bekannt vorkommen, dass dabei immer der Zweifel bleibt. Ich wage das jetzt nach Gottes Wort und wenn es nicht wird, sind wir nicht für verantwortlich. Wir haben den Segen Gottes auf die Menschen zu legen. Wir haben die Liebe Gottes weiterzugeben. Es braucht Vertrauen und Mut. Vertrauen Gott gegenüber, dass das, was da steht, auch so gemeint ist. Und den Mut, das auch zu tun, sich darauf einzulassen. die segnenden bauen nie auf sich selbst, sondern immer auf Gottes Wort auf. Sie können ja gar nicht einstehen, für das sie beten. So, ich weiß nicht, ob ihr Hans-Dieter Hüsch gekannt habt, ein Kabarettist, der meist lesenderweise am Tisch gesessen hat und dann seine geistreichen Sachen von sich gegeben. Dieser Hüsch, ich glaube, er lebt nicht mehr, der war Christ und hat in der letzten Zeit seines Lebens ganz viel Bezug auf seinen Glauben genommen. Und er hat einen Text hier, den ich zum Schluss lesen möchte. Möge er, Gott, unsere Versuche gnädig betrachten, unser Glauben und unser Zweifeln. Wir können, wenn wir wollen, das alles hinter uns lassen. Wir können mit Gottes Willen jederzeit neu anfangen. Gott ist die Gnade und die Freiheit, ist Trost und Vergebung. Gott ist nicht das Argument, sondern die Versöhnung. Drum möge er uns noch einmal und immerfort zu den Glücklichen führen, in denen wir seinen Willen und seine Wahrheit, seine Zukunft und seine Zeichen spüren, in denen wir uns hingeben an seine Welt der unbegrenzten Weite, in der wir ganz deutlich fühlen, dass uns nichts trennt, weil er uns zusammenführt, dass in uns kein Zorn mehr aufkommt, sondern Seligkeit und süßes Wissen, dass die Reise angefangen hat, die Reise zum Frieden und zur Befreiung von allem Zwang, dass wir von unseren kleinlichen Spielen lassen können, Hochmut und Größenwahn, lächerliche Geschichten werden Freundlichkeit in unser Herz einziehen, damit sein Wille geschehe. Und das sind die Güte und die Sanftmut, die Übersicht über alle Horizonte, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Rettung und das Aufgehobensein. Gott hebt uns auf, wenn wir straucheln, wenn wir in Fallen laufen, uns verrennen in törichte Berechnungen. Bei allem, was wir an Bockmist machen, bei allem, wo wir nicht segensreich sind, von dem Unmöglichen ausgehen, dass Gott etwas Gutes daraus machen kann, dass er uns auch dann, wenn es uns äußerlich nicht mehr so gut geht, hält und dass er uns seinen Segen schenkt in diesem Aufgehobensein in seiner Hand, in diesem wirklich darauf verlassen können. Ich weiß den Weg auch nicht, Herr, du kennst ihn wohl. Und es gibt so viele Liederverse, die man in dem Zusammenhang bringen könnte. Amen. Nachgucken.